Deutschlandfunk. Nachtradio. Im Nachtradio hören Sie den Soundcheck hier im Deutschlandfunk. Es geht heute um einen Mann, der wahrscheinlich wie kein anderer die Pedal-Steel-Gitarre nicht bekannt gemacht hat, aber in die Rockmusik eingeführt hat. In das, was man damals Country-Rock genannt hat, ein fürchterlicher Begriff, aber man hatte wahrscheinlich keinen anderen. Ein Mann, der vor einigen Monaten gestorben ist und hier und da mitgespielt hat. Dieses hier und da Mitspielen, das geht von Al Cooper. Al Cooper ist der gewesen, der diesen Riff von Bob Dylans Like a Rolling Stone gespielt hat auf dem Keyboard, bis zu Frank Zappa. Und wer Frank Zappa war, naja, das ist klar. Geboren am 20.08.1934 in South Bend, Indiana. Gestorben am 6.01.2007 in Kalifornien, in Petaluma. Das ist im Sonoma County in der Nähe von San Francisco. Der Mann hieß Pete Kleino. Sein Spitzname war Sneaky Pete und der volle Name dann eben Sneaky Pete Kleino. Und von dem hören wir heute einiges. Am Mikrofon ist Knut Benzner. Guten Abend. Ja, das fängt ja ganz ordentlich an. Wir versuchen es nochmal. Da ist er. Sneaky Pete, den Song, den werden Sie höchstwahrscheinlich erkannt haben. Das ist natürlich Turn, Turn, Turn gewesen. Adaptiert und getextet von Pete Seeger. Ein Hit für die Birds Anfang der 60er. und hier vertont, wenn man so will, von Sneaky Pete. Sneaky Pete hat in seiner ganzen langen Karriere als Pedal Steel Gitarrist nur drei, wirklich nur drei Solo-LPs bzw. CDs gemacht. Sneaky Pete 1979, The Legend and the Legacy 1994 und Meet Sneaky Pete 2001. Dieser Titel, Turn, Turn, Turn, ist von der mittendrin gewesen, also The Legend and the Legacy. Das Problem mit Pedal Steel Gitarristen, die bei irgendeiner Band gespielt haben, ist eigentlich immer das gewesen, dass, wenn sie Solo-LPs oder CDs gemacht haben, nicht abfielen, aber doch anders klangen als eben innerhalb dieser Band. Der Grund relativ einfach: wenn sie Solo-LPs oder CDs gemacht haben, dann standen sie im Vordergrund, und wenn sie für ihre Band oder für andere Interpreten und Interpretinnen gespielt haben, dann waren sie Teil eines Ganzen, dann waren sie Teil des Sounds, und auf Sneaky Pete trifft das ganz besonders zu. Fangen wir an. Er hatte Doug Dillard kennengelernt. Die erste LP mit Doug Dillard unter dem Titel Dillard and Clark. Und dann kam es zu einer Band, die ziemliche Geschichte geschrieben hat, positive wie negative. Eine Band um Gene Parsons, der vorher bei den Byrds gewesen war, die Band The Flying Burrito Brothers. 1969 die erste LP, The Gilded Palace of Sin. Die Besetzung: Gram Parsons, habe ich vorhin Gene Parsons gesagt, nein, Gram Parsons natürlich, Sneaky Pete Kleino, Chris Etheridge und Chris Hillman, ebenfalls bei den Byrds ausgestiegen. 1969, also die erste LP, The Gilded Palace of Sin, und daraus hören wir einen Song, den vielleicht bekanntesten Song dieser LP, Hot Burrito Number One, The Flying Burrito Brothers. I'm the one who showed you how. Flying Burrito, Number One, The Flying Burrito Brothers, 1969, Sneaky Pete Kleiner an der Pedals, die Gitarre, Graham Parsons singt, Chris Hillman und Chris Etheridge waren auch dabei. Wir kommen immer mal wieder in den nächsten 1,25 Stunden auf die Flying Burrito Brothers zurück. Sie haben sich aufgelöst, dann haben sie wieder zusammengefunden in einer anderen Besetzung, dann haben sie sich wieder aufgelöst, dann haben sie sich wieder zusammengefunden in einer anderen Besetzung und so weiter und so fort. Sneaky Pete war der erste Pedal Steel-Gitarrist, der die Pedal Steel-Gitarre in den Rock-and-Roll-Kontext, also in die Rockmusik, einführte. Er hat einige beeinflusst, sicherlich als Pedal Steel-Gitarrist, Jerry Garcia, Buddy Cage von den New Riders of the Purple Sage, Al Perkins und viele, viele andere. Und ja, was machen wir? Wir hören Aufnahmen von Platten, teilweise nur von Songs, auf denen er dabei gewesen ist. Fangen wir an mit den Birds. Mit den Birds hatte er eine Verbindung, natürlich. Wie gesagt, Chris Hillman war bei den Birds gewesen, Graham Parsons war bei den Birds gewesen. Es gab sogar mal Überlegungen, Sneaky Pete aufzunehmen in die Birds. Das hat nie geklappt. Aber er hat hier und da für sie gespielt. Unter anderem auf dem Album Bird Maniacs aus dem Jahr 1971. Und daraus der Song, den Jackson Browne geschrieben hatte. Jamaica, Say You Will, die Birds. Sneaky Pete und Little Feet, 1970, 1971, die erste Schallplatte von Little Feet noch in der Urbesetzung. Lowell George, der Bandleader, von dem ist auch dieser Song gewesen. I've Been the One, Roy Cooder spielte auf zwei Songs Gitarre und eben auf diesem Stück, auf I've Been the One, Sneaky Pete, die Pedal Steel relativ deutlich. Wir bleiben bei Little Feet und kommen zu ihrem Lied. Eine LP später, Sailin' Shoes aus dem Jahr 1972. Wieder ist natürlich Sneaky Pete dabei und dieses Lied, dieses Fernfahrerlied, naja, es ist halt eben Willin' Little Feet. I've been warped by the rain, driven by the snow, I'm drunk and dirty, don't you know, and I'm still willing. And I was out on the road, late at night, I seen my pretty Alice in every headlight, Alice, Dallas Alice. And I've been from Tucson to Tucum, Cary, beat a tone of ball, driven every kind of rig that's ever been made, driven the back road so I wouldn't get way, and if you give me weed, white sand wine, and you show me a sign, I'll be willing to be. By the sleet, had my head stoved in, but I'm still on my feet, and I'm still willing. Smuggled some smokes and folks from Mexico, baked by the sun every time I go to Mexico, and I'm still. And I've been from Tucson to Tucum, Gary, to hatch a beat a tone of ball, driven every kind of rig that's ever been made, driven the back road so I wouldn't get way, and if you give me weed, white sand wine, and you show me a sign, I'll be willing to be moving. Relativ deutlich zu hören, Sneaky Pete auf Willin von Little Feet. Es gibt kurioses Zeug, was er gemacht hat, und jede Schallplatte bzw. jede Band natürlich sowieso hätte ihre ganz, ganz eigene Geschichte, aber es geht halt eben um Sneaky Pete. Spencer Davis ist Engländer gewesen. 1971, 72 kam Spencer Davis in die USA, besser gesagt nach Los Angeles, in das Studio von Record Plant und produzierte dort eine Platte. Jim Keltner ist dabei gewesen und Lee Sklar und einige andere, Chuck Finley, bekannte Menschen und eben natürlich auch Sneaky Pete. Sonst fände Spencer Davis hier keine Erwähnung. Sneaky Pete tauchte bei dieser Platte auch als Produzent auf. Das hat er auch gemacht. Er hat viele, viele andere Sachen gemacht, dazu später. Die LP von Spencer Davis, die hieß Mousetrap. Und aus dieser LP ein Lied. Und dieses Lied heißt Sunday Walk in the Rain. Spencer Davis und Sneaky Pete. To a house I once lived in, around the time I first went on my own, when the roads were as many as the places I had dreamed of, and my friends and I were one. Now the distance is done and the search has begun. I've come to see where my beginnings have gone. The walls and the windows were still standing, and the music could be heard at the door, where the people who kindly endured my odd questions asked if I came very far. And when my silence replied, they took me inside, where their children sat playing on the floor. we spoke of the changes that would find us farther on. And it left me so warm and so high. But as I stepped back outside to the gray morning sun, I heard that highway whisper inside, "Are you ready to fly?" And I looked into the faces all passing by. It's an ocean that will never be filled, and the house that grows older and finally crumbles, that even love cannot be built. It's a hotel at best, you're here as a guest. You ought to make yourself at home while you're waiting for the rest. Well, I looked into the dream of the millions, that one day the search will be through. Now here I stand at the edge of my embattled illusions, looking into you. Had shown how the road remains alone. Now I'm looking in my life for the truth that is my own. Well, I looked into the sky for my anthem, and the words and the music came through. But words and music will never touch the beauty that I've seen. That's true. Jackson Brown, Looking Into You, 1972. Die LP hieß einfach nur Jackson Brown und das war die LP, wo Jackson Brown seine tatsächliche Version von Jamaica Say You Will veröffentlicht hat. Looking Into You, Jackson Brown, natürlich ein Thema um Liebe, um das Verlassen, um das mögliche Wiederfinden, aber eigentlich um das Verlassen. Jackson Brown hat eigentlich immer nur Songs über Ich ohne dich geschrieben. Auch 1972 erschien eine LP mit einem recht merkwürdigen Titel, Walker, ja Walker. Frank Zappa ist der gewesen, der sie gemacht hat. Auf der LP damals ein Waschbecken, links der Hahn hieß Hot und der rechte Hahn hieß Rats, Hot Rats, Walker, ja Walker. Ein Song Big Swifty war 17,5 Minuten lang und der Titelsong Walker, ja Walker 11 Minuten und ein paar Sekunden und ein Song ist dabei gewesen. Es waren übrigens nur 4 Lieder auf dieser Platte. Und ein Song ist dabei gewesen, der heißt, oder der hieß, It Just Might Be a One-Shot Deal. Und da als Pedal Steel-Gitarrist dabei, Sneaky Pete, Frank Zappa und Sneaky Pete, also jetzt. Umbrella stand that you've been watching all the be digging it while it's happening. Yes, you should be digging it while it's happening. But it just might be a washout. Sadness in my time. So many Das waren dann die Bee Gees aus dem Jahr 1972. Die LP hieß Live in a Tin Can und mit dabei ist Nicky Pete. Barry Gibb sang diesen Song und der Song, der hieß South Dakota Morning, die Bee Gees. Es geht weiter mit einer Frau, Kathy Dalton, hat, ja, weiß ich nicht, nicht viele LPs gemacht. Sie hatte aber immerhin das Vergnügen, mit der ganzen Mannschaft von Little Feat zusammenzuarbeiten. Auch aus dem Jahr 1972, Kathy Dalton, und der Song, der heißt Pour Your Wine All Over Me, Kathy Dalton und Sneaky Pete. Warm as the summer, bright as the sun. We were one, now it's done. Now that saddle moves my face, babe. The stars of my tears, wishing you were here, near to here. Just to cross. Wir sind im Jahr 1974 angekommen. Das ist eine Sängerin gewesen, die ja solche Art von Liedern gemacht hat, manchmal ein bisschen mehr Soul. Minnie Riperton ist das gewesen von der LP Perfect Angel. Und der Song, der hieß It's So Nice to See Old Friends. Ebenfalls im Jahr 1974 veröffentlichte Stevie Wonder eine LP Fulfilling the First Final. Und auch da ein Song, ein einziger Song, auf dem Sneaky Pete dabei gewesen ist. Too Shy to Say, Stevie Wonder. Oh. Burrito Brothers, und nach den Nachrichten hören wir uns wieder. Bis gleich.